بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Im Namen Allahs, des Allerbarmes, des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus ihr hervorgehen mit gestärktem Iman und mit vermehrtem Wissen vergebenen Sünden. Liebe Geschwister, heute inshallah ta'ala führen wir fort den Unterricht aus dem letzten Mal. Ich lese von der Stelle weiter, die wir heute vorhaben durchzugehen, inshallah ta'ala. Wir waren beim letzten Mal beim Zitat von Ibn Kathir rahimahullah ta'ala stehen geblieben. Und es geht weiter mit der Aussage des Autors, mit Allah ihm barmherzig sein. Er sagte, und einige Arten der Anbetung, die Allah uns befohlen hat, sind zum Beispiel der Islam, der Iman, der Ihsan. Und dazu gehört das Bittgebet, die Angst, die Hoffnung, das Vertrauen, das Verlangen, die Ehrfurcht, die Demut, die Furcht, die Zuwendung, das Bitten um Hilfe, das Bitten um Zuflucht, das Flehen um Beistand, die Opferung, das Gelübde und all die anderen Arten der Anbetung, die Allah uns befohlen hat. Sie alle sind für Allah zu verrichten. Und der Beweis hierfür ist die Aussage des Erhabenen, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Und die Gebetsstätten gehören doch Allah. So ruft neben Allah niemanden an. Surat al-Jinn, Vers 18. Und wer etwas davon für jemand anderen außer Allah verrichtet, so ist er ein Götzendiener, ein Glaubensverweigerer. Und der Beweis hierfür ist die Aussage des Erhabenen, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٌ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, dessen Abrechnung liegt nur bei seinem Herrn, gewiss, den Ungläubigen wird es nicht wohl ergehen. Surat al-Mu'minun, 23, Vers 117. Und im Hadith heißt es, الدُعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ. Das Bittgebet ist der Kern der Anbetung. Und der Beweis des, ist hierfür die Aussage des Erhabenen. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ الدَّاخِرِينَ. Euer Herr sagt, ruft mich an, so erhöre ich euch. Gewiss, diejenigen, die sich aus Hochmut verweigern, mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt eingehen. Das ist also ein Beweis für, sagt der Beweis hierfür gemeint, für die Anbetung, für den Dua-Mensch. Und der Beweis für die Angst ist die Aussage des Erhabenen, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Surat Al-Imran, Vers 175. Und der Beweis für die Hoffnung ist die Aussage des Erhabenen, wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinem Herrn niemanden beigesinnen. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ مِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Surat Al-Kahf, Vers 110, die letzte Ayah. Und der Beweis für das Vertrauen ist die Aussage des Erhabenen, und verlasst euch auf Allah, wenn ihr gläubig seid. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Vers 23, Surat Al-Ma'idah. Und er sagte, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Und wer sich auf Allah verlässt, dem ist er seine Genüge. Surat Al-Talaq, Vers 3. Und der Beweis für das Streben, Raghba und die Furcht und die Demut, ist die folgende Aussage des Erhabenen. كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Sie pflegten sich ja mit den guten Dingen zu beeilen und uns in Begehren und Ehrfurcht anzurufen, und sie pflegten vor uns demütig zu sein. Surat al-Anbiya, Vers 90. Und der Beweis für die Ehrfurcht ist die Aussage des Erhabenen, So fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ Surat Al-Baqarah, Vers 150. Und der Beweis für die Zuwendung ist die Aussage des Erhabenen, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Und wendet euch eurem Herrn ruhig zu und seid ihm ergeben, bevor die Strafe über euch kommt, worauf euch keine Hilfe zuteil werden wird. Surat Az-Zumar, Vers 54. Und der Beweis für das Bitten um Hilfe ist die Aussage des Erhabenen, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Surat Al-Fatiha, Vers 5. Ebenso der folgende Hadith, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِينَ بِاللَّهِ Wenn du um Hilfe bittest, oder wenn du um etwas bittest, oder wenn du um Hilfe bitten willst, dann so bitte Allah. Und der Beweis für das Zuflucht suchen ist die Aussage Allahs, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Und ebenso, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Und der Beweis für das Flehen um Errettung ist die Aussage des Erhabenen, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ Gedenke, als ihr euren Herrn um Hilfe anrieft, da erhörte er euch, ich werde euch mit 1000 von den Engeln unterstützen, hintereinander reitend. Surat Al-Anfal, Vers Nummer 9. Und der Beweis für die Opferung ist die Aussage des Erhabenen, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Sag gewiss, mein Gebet, mein Schlachtopfer, mein Leben und mein Sterben gehören Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Er hat keinen Teilhaber. Dies ist mir befohlen worden und ich bin der Erste der ihm Ergebenen. Und aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam heißt es, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهُ Allahs Fluch ist auf diejenigen, die für andere außer Allah Opfer bringen. Und der Beweis für das Gelübde ist die Aussage des Erhabenen, يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا Sie erfüllen das Gelübde, und fürchten einen Tag, dessen Übel sich wie im Flug ausbreitet. Surat Al-Insan, Sura 76, Vers 7. Das ist der Abschnitt, liebe Geschwister, den wir uns heute vornehmen möchten. Aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben zuletzt über den letzten Unterrichten über den Begriff der Ibadah gesprochen. Und dass dieser, sowie bestimmte andere Dinge, Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein zustehen, als wir über die drei Kategorien des Tawhid gesprochen haben. Und jetzt könnte man sich fragen, was sind denn mögliche Arten von Ibadah, die nur Allah azza wa jalla alleine zustehen. Und so hat der Autor, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm barmherzig sein, dieses Kapitel gewidmet, um einige dieser Ibadat aufzulisten, die für uns von entscheidender Bedeutung sind. Und darauf wollen wir inshallah ta'ala mehr eingehen, was diese bedeuten. Wenn wir Allah azza wa jall anbeten, dann geschieht dies, liebe Geschwister, genauso wie der Tawhid und der Iman verwirklicht werden kann, auf drei verschiedene Arten und Weisen, ganz logisch gesehen. Entweder ich verwirkliche die Anbetung, die Ibadah, durch das, was ich tue, wie zum Beispiel das Salah, oder durch das, was ich sage, wie zum Beispiel ein Tasbih, oder durch das, was ich im Herzen tue. Denn hier geht es um die Handlungen des Herzens. Und deswegen sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, wie ihr euch im Text auch stehen habt, Die Texte sind vielleicht unterschiedlich übersetzt, aber es ist kein Problem, sinngemäß, inshallah, ist alles ähnlich. Und einige der Arten der Anbetung, also Arten der Ibadah, die Allah uns befohlen hat, sind die folgenden. Und jetzt hat er viele aufgelistet, und diese aufgelisteten Arten von Ibadah hat er hinterher bewiesen durch Ayat und durch Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber wir haben ja gelernt, dass alles, was Allah subhanahu wa ta'ala angeordnet hat, alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, stellt im weitesten Sinne eine Form der Ibadah dar. Und deswegen, das sind einige davon. Wir werden uns natürlich vermehrt konzentrieren, jetzt inshallah, auf die Ibadat al-Qalbiyah, das heißt die Ibadat, die man mit dem Herzen vollzieht, weil das auch die meisten sind, die hier aufgelistet worden sind, ausdrücklich zumindest. Der Autor sagte, zum Beispiel, der Islam. Wenn wir gucken auf den Islam, so wissen wir, später wird er im Laufe des Textes, für die, die schon weitergelesen haben, den berühmten Hadith von Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu uns erzählen, bei dem der Engel Jibril alayhi salam in der Gestalt eines Menschen zum Propheten sallallahu alayhi salam gekommen ist und ihm diese Fragen, ein paar Fragen mehr gestellt hat. Und die entscheidenden Fragen waren ja, was der Islam, was der Iman, was der Ihsan. Und deswegen hat er damit begonnen. Er sagt, der Islam. Der Islam natürlich im weitesten Sinne beinhaltet die ganze Religion, aber im Zusammenhang mit der Auflistung, die der Autor danach erwähnt hat, gehen wir davon aus, dass er hier die Ibadat uns mitteilen möchte, oder die Ibadat meint, die natürlich die Säulen des Islam darstellen, und allem voran das Glaubensbekenntnis Ash-Shahadatan, die beiden Glaubensbekenntnisse, dass man sagt, Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Das Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Das ist eine Ibadah, die in erster Linie eine Aussage darstellt. Natürlich ist sie gleichzeitig auch eine Ibadah, die man mit dem Herzen vollzieht, denn was bringt die Shahada einem Menschen, der sie zum Beispiel unter Zwang spricht oder der sie gar nicht meint, sondern möchte einfach nur diesen Satz aussprechen, glaubt aber nicht an das, was sich hinter diesen Worten verbirgt. Das zweite ist das Salah. Salah ist eine Handlung. Das dritte ist die Zakah. Zakah ist eine Handlung. Vierte ist das Fasten. Das Fasten ist eine Handlung. Und das fünfte ist die Hajj. Und die Hajj ist zweifellos auch eine Handlung. Dann sagt der Iman. Iman besteht im Wesentlichen aus den sechs Säulen. Den Iman an Allah, den Iman an seine Engel und den Iman an die Bücher Allahs, die Allah subhanahu wa ta'ala nach und nach offenbart hat, wie den Koran, die Tora, das Evangelium. Der Iman an die Gesandten und die Propheten, al-Iman bil-Rusul, wal-Anbiya. Der Iman an den letzten Tag, beziehungsweise den Tag der Auferstehung, der Tag, an dem die Toten wieder zum Leben auferweckt werden. Und der Iman an die göttliche Vorherbestimmung Al-Qadr. Diese sechs Säulen des Iman sind in erster Linie deutlich was, im Vergleich zum Islam, deutlich Ibadat, die mit dem Herzen vollzogen werden. Natürlich kann man das eine mit dem anderen nicht trennen, aber wenn wir Islam und Iman in ein Verhältnis setzen, dann meinen wir mit Islam das, was man tut und sagt, und mit Iman das, was man glaubt. Auch wenn, wie wir gesagt haben, der vollkommene Iman auch andere Dinge beinhaltet als nur das, was man im Herzen trägt. Und der Ihsan hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam definiert. Ihsan kommt vom arabischen Wort Husn. Husn ist die Schönheit oder das Gute. Und gemeint ist, dass man per Definition dass man Allah subhanahu wa ta'ala so anbetet, als würde man ihn sehen können. Auch wenn man ihn nicht sehen kann, so soll man wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen sehen kann. Das ist die höchste Stufe, die man bei Allah azza wa jal erreichen kann. Und dann sagte er, und dazu gehört, also natürlich Islam, Iman, Ihsan, beinhaltet er jetzt alles. Beinhaltet alles. Islam das Mindeste, was man tun muss, damit man Muslim ist. Oder besser gesagt, im Vergleich zum Iman, das, was man an äußerlichen Taten vollzieht, sichtbaren Taten vollzieht. Iman, das, was man im Herzen glaubt. Ihsan, dass man dieses alles verbessert und auf beste Art und Weise umsetzt. Und was gehört jetzt zu denjenigen Gottesdiensten, was gehört zu den Ibadat, die man mit dem Herzen vollziehen kann? Er sagte, erstens, Ad-Dua, das Bittgebet. Dann die Angst, Al-Khawf. Dann die Hoffnung, Al-Raja. Dann das Vertrauen, Al-Tawakkul. Dann das Verlangen, Al-Raghba. Dann die Furcht, Al-Rahba. Dann die Demut, Al-Khushu'. Dann die Ehrfurcht, Al-Khashya. Die Zuwendung, Al-Inaba. Das Bitten um Hilfe, Al-Isti'ana. Das Bitten um Zuflucht, Al-Isti'adha. Das Flehen um Beistand, Al-Istighatha. Das Opfern, Al-Dhabh. Das Gelübde, Al-Nadr. Und all die anderen Arten der Ibadah, die Allah uns befohlen hat, sie für Allah subhanahu wa ta'ala alleine zu verrichten. Wir sehen also, der Autor, möge Allah ihn belohnen, hat sich konzentriert auf die Ibadah, die mit dem Herzen vollzogen werden. Wenn jemand sich fragen, wenn jemand sich fragt, warum hat der Autor, möge Allah ihn belohnen, sich konzentriert auf diese Art von Ibadah, dann lautet die Antwort ganz einfach, weil das Fach, das sich mit den praktischen Ibadat auseinandersetzt, ist Al-Fiqh. Und wir beschäftigen uns jetzt gerade mit Aqidah. Und Aqidah ist das Fach, das sich im Wesentlichen mit der Ausübung im Herzen beschäftigt. Auch wenn man natürlich das eine vom anderen, wie wir mehrmals gesagt haben, nicht trennen kann. Jetzt sagt er, der Beweis hierfür ist die Aussage des Erhabenen. Er meint Beweis für was? Beweis, dass eine Ibadah von jemandem anderes verrichtet werden darf, außer für Allah. Dafür gibt es natürlich zahlreiche Hinweise im Koran al-Karim. Zum Beispiel sagte Allah subhanahu wa ta'ala, der bringt uns bei zu sagen, Iyaka na'budu. So. Und Iyaka na'budu bedeutet nicht einfach nur, wir beten dich an, sondern oder wir dienen dir, sondern bedeutet, dir alleine dienen wir. Oder dich alleine beten wir an. Und die Tatsache, dass dieses Wort dir vorangestellt wird und nicht zurückgestellt wird, wie wenn man sagt, ich bete dich an, ist was anderes als dich bete ich an. Diese Voranstellung weist darauf hin, dass diese Anbetung, dieses Dienen Allah Azza wa Jal ganz alleine gebührt. Und niemand anders. Das heißt, als würde der Diener in seinem Gebet sagen, oh Allah, dich alleine bete ich an und neben dir bete ich niemand anderen an. Das ist ein Beweis. Und der Koran ist natürlich damit voll. Aber der Autor hat sich hier für eine Ayah entschieden aus Surah 72, Vers 18. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Und die Gebetsstätten gehören durch Allah, so ruft neben Allah niemanden an. Dann sagt er, rahimahullah ta'ala, und wer etwas davon für jemand anderen außer Allah verrichtet, so ist er ein Götzendiener, ein Glaubensverweigerer. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهُ. Und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, dessen Abrechnung liegt nur bei seinem Herrn, gewiss, den Ungläubigen wird es nicht wohlergehen. Damit wollen wir uns jetzt für die nächsten paar Momente beschäftigen. Er sagt, nachdem er erklärt hat, welche Arten von Ibadah es gibt, hat er einen Beweis gebracht von vielen Beweisen, dass diese Ibadah für Allah alleine und einzig verrichtet werden müssen und nur für ihn verrichtet werden dürfen. Denn das ist genau das, was sich aus der Aussage Ashhadu an la ilaha illallah ergibt. Wer sagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und verstanden hat, was diese Aussage bedeutet, nämlich, ich bezeuge, dass niemand der Anbetung würdig ist außer Allah. Ich bezeuge, dass ich keinem außer Allah einen Gottesdienst, dass ich keinem außer Allah eine Ibadah widmen darf, der muss auch das umsetzen, was er gesagt hat. Insofern ist er ein Glaubensverweigerer oder ein Kafir, wenn er diese Aussage verletzt, in dem Sinne, dass er anderen außer Allah einen Gottesdienst erweist. Jeder Mensch, der eine dieser Sachen verletzt, auf die Art und Weise, wie wir es inshallah ta'ala gleich erklären werden, hat sein eigenes Glaubensbekenntnis zunichte gemacht, hat sein eigenes Glaubensbekenntnis verletzt. Deswegen ist es gefährlich. Genauso wie man in den Islam eintreten kann durch eine Aussage, indem man sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, genauso kann es auch passieren, dass man den Islam verlässt durch eine Aussage oder durch eine Tat, die diesen widerspricht. Und deswegen ist es wichtig, dass der gläubige Mensch nicht nur lernt, was er zu glauben hat, sondern auch lernt, was er zu leugnen hat. Denn der Glaube eines Muslims ist erst dann vollkommen, wenn er nicht nur den Gottesdienst Allah alleine widmet, sondern gleichzeitig auch den Gottesdienst allen anderen verweigert und jegliche Gottheit neben Allah leugnet und sagt, es gibt keine Götter neben Allah und an diese Götter nicht glaubt und sie erniedrigt, indem er nicht an sie glaubt und gar nicht an ihre Existenz glaubt. Der Autor sagt deswegen, nachdem er erklärt hat, welche Ibadat es gibt und was für Beweise es dafür gibt, oder welchen Beweis es dafür gibt, dass sie nur für Allah verrichtet werden dürfen, sagt er, was ist jetzt das Urteil einer Person, die diese Gottesdienste, diese Ibadat anderen außer Allah widmet? Er sagte, und wer etwas davon, also nicht alles, sondern nur eine einzige Sache davon, jemand anderem widmet außer Allah, so ist er ein Mushrik. So ist er ein Götzendiener und ein Glaubensverweigerer, auf Arabisch Kafir. So, und der Beweis hierfür, also erstmal ist er ein Götzendiener. Warum Götzendiener? Natürlich auf Arabisch heißt es Mushrik. Mushrik kommt vom arabischen Wort Sharaka. Sharaka heißt jemanden zum Teilhaber machen. Und wenn du ein Gebet nicht für Allah alleine machst, sondern für Allah und jemand anderes zusammen, dann ist Allah nicht mehr einzigartig, dann hast du dieses Gebet nicht mehr alleine für Allah verrichtet. Und so hast du ihn zu einem Teilhaber gemacht. Und das nennt man auf Arabisch Schirk. Per Definition, sprachlich als auch gesetzlich. Und deswegen, eine Person, die so etwas macht, ist kein Muslim. Eine Person, die so etwas macht, ist kein Muwahhid, jemand, der den Tawhid, den islamischen Monotheismus umsetzt. Sondern so eine Person ist ein Götzendiener. Auch wenn er über sich selbst sagt, ich bin Muslim. Wenn er neben anderen neben Allah dient, dann ist er ein Götzendiener. Besser ist, wenn man den arabischen Begriff Mushrik verwendet, weil Götzendiener ist ein bisschen zu speziell. Weil Götzendiener bedeutet, er dient bestimmten Götzen. Unter Götzen versteht man bestimmte Statuen, zum Beispiel die aus Holz oder anderem geschnitzt sind. Aber der Begriff Mushrik ist für jemanden reserviert, der irgendeine Kategorie des Tawhid verletzt hat, über die wir bereits in vorigen Unterrichten gesprochen haben. Ja? Deswegen, besser wäre es vielleicht zu sagen, Polytheist, aber auch der Begriff Polytheist bedeutet jemand, der viel Götterei betreibt, mehreren Göttern gleichzeitig dient. Auch das, wie ihr hört, den Begriff Gott, sobald du den Begriff Gott hörst, auf Arabisch Ilah, verletzt du dadurch, durch diesen Polytheismus, eine Kategorie von drei Kategorien des Tawhid, und zwar den Uluhiyya-Tawhid. Okay? Das heißt, wenn jemand glaubt, es gibt zwei Schöpfer, dann hat er diesen Tawhid, dann ist er kein Polytheist per Definition, sondern könnte immer noch sein, dass er einem einzigen Gott dient. Aber im Islam per Definition unter Mushrik verstehen wir jemanden, egal ob er die Rububiyya verletzt oder ob er die Uluhiyya verletzt oder ob er die Namen und Eigenschaften Allahs verletzt, das heißt den Glauben daran. Deswegen besser, wenn wir den Begriff Mushrik verwenden und wir meinen damit unter anderem Götzendiener, unter anderem Polytheisten oder wie auch immer man das meint. Und er ist gleichzeitig ein Kafir. Ein Kafir ist das Gegenteil von einem Muslim. Das heißt, er hat die Gemeinschaft der Muslime verlassen. Was ist das Verhältnis zwischen Kafir und Mushrik? Das Verhältnis ist, dass der Schirk ist eine Unterkategorie des Kufr. Das heißt, jeder, also sprachlich gesehen auch, jeder Mushrik ist ein Kafir. Jeder, der andere neben Allah anbetet, ist kein Muslim, ist ein Ungläubiger im islamischen Sinne. Aber es kann sein, dass eine Person kein Muslim ist und trotzdem an gar nichts glaubt und er gar keinem Gott dient. Also weder dem wahren Gott noch den falschen Göttern. Deswegen kann man sagen, jeder Mushrik ist ein Kafir, aber nicht jeder Kafir ist ein Mushrik. Das kann man sich merken, dass das Verhältnis dieser beiden Begriffe zueinander. Der Beweis hierfür, dass eine Person, sobald sie einen Gottesdienst jemand anderem erweist, außer Allah, dass er ein Glaubensverweigerer ist oder ein Kafir ist, und am besten man benutzt den Begriff Kafir, weil das das arabische Fachwort ist, wir verstehen darunter im Deutschen meistens den Ungläubigen, aber per Definition gemeint ist jemand, der kein Muslim ist. Welche Kategorie auch immer angehört, ob er jetzt ein Jude ist oder Christ ist oder Atheist ist oder Polytheist ist oder was auch immer, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Er ist ein Kafir, er ist ein jemand, der nicht Muslim ist. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, was ist mit Anrufen jetzt gemeint? Dua. Und das wollen wir jetzt gleich in Scharatah darauf näher eingehen. Denn eine der Formen des Anbetens ist der Dua. Der Dua ist natürlich nicht in erster Linie eine Angelegenheit des Herzens, sondern es ist etwas, was man ausspricht. Das Bittgebet, so übersetzt man es meistens. Hier ist es mit Anrufen übersetzt worden, der Ayah. Dieser Dua, wenn du ihn, das ist eine Form der Anbetung Allahs, wenn du ihn jemandem anderen widmest außer Allah, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, dessen Abrechnung liegt nur bei seinem Herrn. Das ist eine Androhung für die Person, die so etwas macht. Das heißt, er wird mit Allah wird mit ihm abrechnen am Tag der Auferstehung, zweifellos. Und das Urteil ist, dass er ungläubig ist, denn Allah sagte gewiss, den Ungläubigen wird es nicht wohlergehen. Innahu la yuflihul kafirun. Und vielleicht, wenn jemand diese Ayah liest, stellt sich eine Frage, die lautet, was ist, wenn er doch dafür einen Beweis hat? Weil die Ayah übersetzt heißt, wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, dessen Abrechnung liegt nun bei seinem Herrn. Da könnte er sagen, okay, aber was ist, wenn er einen Beweis hat dafür? Wir sagen, diese Frage stellt sich nicht. Weil es gibt keinen Beweis dafür, dass man jemanden anderes anbeten darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, diese Aussage hat keine einschränkende Bedeutung. Das ist keine einschränkende Bedeutung, das ist keine Bedingung. Das heißt, seine Abrechnung liegt nur dann bei Allah, wenn er dafür keinen Beweis hat. Wenn er einen Beweis hat, dann liegt das nicht damit gemeint. Sondern diese Aussage ist eine beschreibende Aussage. Das ist ein eingeschobener Nebensatz. Dieser eingeschobene Nebensatz kann entweder eine Bedingung sein, ist aber hier keine Bedingung, hat keine Bedeutung eines, hat nicht, ist keine Kondition, keine Bedingung, sondern es hat einen beschreibenden Charakter. Ja? Hat einen beschreibenden Charakter. Das heißt, du kannst auch die Ayah diesen Teil auslassen, um die Bedeutung zu verstehen. Du kannst auch so sagen, und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, dessen Abrechnung liegt nur bei seinem Herrn. Genauso wie es heißt, einen anderen Gott anruft, ist damit gemeint, dass es andere Götter gibt neben Allah? Die Antwort lautet, wenn du meinst wahre Götter, so lautet die Antwort nein. Wenn du aber meinst falsche Götter, die Antwort lautet ja. Denn per Definition, jeder Gegenstand oder jede Person, dem du einen Gottesdienst erweist, so ist diese Person dein Gott. Du bist diese Person dein Ilah. Du hast ihn zu deinem Gott ernannt, gemacht, durch deine Anbetung. Denjenigen, den du vergötterst, das ist dein Gott. Sprachlich gesehen, das ist hier damit gemeint. Ansonsten wahre Götter gibt es natürlich neben Allah subhanahu wa ta'ala niemanden. Tayyib. Der erste Begriff, die erste Ibadah, ist, wie gesagt, der Begriff der, des Dua. Der Autor sagte, bevor wir über den Begriff gehen, gucken wir uns den zweiten Hadith auch an, er sagte, Ad-Dua'u Mukhul Ibadah. Das ist ein Hadith, der bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wird, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt habe, der Dua, das Bittgebet, ist der Kern der Anbetung. Das heißt also, beim Anbeten Allahs geht es im Wesentlichen um das Bittgebet. Und deswegen auch beim Salah. Wenn du im Gebet stehst, der edelste Teil des Gebetes ist das Stehen vor Allah subhanahu wa ta'ala, bei dem du Allah Koran vorliest, die edelsten Worte. Und bei dem du Allah bittest. Denn wenn du die Fatiha sprichst, sprichst du ein Bittgebet zu Allah gleichzeitig. Oder wenn du Allah lobpreist nach der Erhebung aus der Verbeugung. Oder wenn du ein Bittgebet sprichst, ein Qunut-Bittgebet bei zum Beispiel beim Wittergebet. Das alles, wie gesagt, warum? Weil in dieser Position sprichst du mit deinem Herrn, subhanahu wa ta'ala, und das ist eine wunderbare Umsetzung und Verkörperung des Tawhid, des islamischen Monotheismus. Warum das so ist, werden wir inshallah ta'ala demnächst erfahren. Uns geht es jetzt um den Begriff des Dua. Unter Dua verstehen wir im Allgemeinen das Bittgebet oder das Anrufen Allahs. Und der Autor hat hier einen Hadith erwähnt, der, was die Authentizität angeht, umstritten ist. Denn ihr wisst, im Islam, wir akzeptieren nicht einfach alles, was erzählt wird über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern jede Überlieferung, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben wird, wird geprüft anhand anerkannter und bekannter und wissenschaftlicher Methoden aus der Wissenschaft der Hadithe, aus der Hadithwissenschaft. Und die Gelehrten der Hadithwissenschaft sind diejenigen, die überprüfen können und uns mitteilen können, ob ein Hadith den Grundsätzen entspricht, den Grundsätzen der Überlieferung, die Überlieferungsbedingungen entspricht oder erfüllt, sodass wir diesen Hadith dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuschreiben dürfen. Mehr dazu, wie gesagt, in der Wissenschaft der Hadithe. Dieser Hadith ist laut al-Imam al-Tirmidhi, also dieser Hadith erstmal, den der Autor erwähnt hat, ist an sich umstritten. Das bedeutet, nicht alle Gelehrte sind der Meinung, dass dieser Hadith ein authentischer Hadith ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber das gilt nur hinsichtlich der Überlieferung. Ansonsten, was die Wortbedeutung angeht, was die Bedeutung des Hadithes angeht, so ist es zweifellos ein korrekter Hadith. So ist es zweifellos, was die Bedeutung angeht, ein korrekter Hadith. Aber was diesen Wortlaut angeht, so sind die Gelehrten darüber unterschiedlicher Ansicht. Imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, sagte, er ist Gharib. Und Gharib ist ein Hinweis bei Imam al-Tirmidhi, dass dieser Hadith da'if ist. Aber spätere Gelehrte, zum Beispiel die Muhakkikun des Musnad, das sind diejenigen Gelehrten, die den Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, editiert haben, überarbeitet haben, die Hadith untersucht haben, sie haben gesagt, der Hadith ist Hasan li ghayrihi. Das heißt, sie sind der Meinung, dass der Hadith Hasan ist und die Schwachstelle im Hadith ist Ibn Lahi'a und Ibn Lahi'a ist jemand, über den die Hadith-Gelehrten unterschiedliche Ansichten vertreten. Imam Ibn Hajar al-Asqalani zum Beispiel, auch ein Imam der Hadith-Wissenschaften, er ist zum Beispiel auch der Meinung, dass dieser Hadith authentisch ist. Er ist auch der Meinung, dass dieser Hadith authentisch ist. Und das Gleiche gilt für Sheikh Ahmed Shakir, rahimahullah ta'ala, einer der zeitgenössischen Gelehrten, die verstorben sind, möge Allah mit ihnen barmherzig sein, des letzten Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung. Und manche Gelehrte, waren der Ansicht, dass diese Überlieferung von den späten Gelehrten unauthentisch ist, wie Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Aber wie wir gesagt haben, diese Sache ist für uns nicht erheblich. Ich wollte nur darauf hinweisen, weil manche Leute, wenn sie einen Hadith sehen und sehen, dass ihr Lehrer oder ihr Gelehrter, dem sie viel vertrauen, diesen Hadith als authentisch eingestuft hat, dann denken sie, dass die Sache hiermit abgeschlossen ist. Aber in Wirklichkeit ist die Sache hiermit nicht abgeschlossen, sondern wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, dann muss man diese anerkennen und wissen, dass nicht alle diese Meinung vertreten. Und es gibt auch andere Gelehrte, die andere Meinungen diesbezüglich vertreten. Deswegen ist es ein bisschen problematisch, wenn man so einen Text nimmt von einem Imam, ich meine jetzt den Text Al-Usul al-Thalatha, der diesen Hadith erwähnt hat, der mit Sicherheit nicht überlesen hat, dass Imam Tirmidhi dazu gesagt hat, Gharib, und diesen Hadith dann übersetzt und darunter dann schreibt, dieser Hadith hat Sheikh Al-Albani gesagt, er ist da'if, als wäre das sozusagen die letzte Instanz und die letzte Aussage diesbezüglich. Nein, das ist eine Meinung, die schon vor ihm andere vertreten haben, aufgrund des Überlieferers Ibn Lahia, aber ansonsten soll man wissen, dass es auch Gelehrte gibt, die der Ansicht waren früher, dass Ibn Lahia vertrauenswürdig war und dass seine, dass seine Hadithe sahih sind. Das hier so zu. Ansonsten für uns gilt, es gibt eine andere Überlieferung, die authentisch ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der er sagte, Ad-Du'a'u huwa al-Ibadah. Das heißt, das Bittgebet ist der Gottesdienst schlechthin. Das Bittgebet ist der Gottesdienst schlechthin. Ad-Du'a'u huwa al-Ibadah. Und das ist, und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und dann las er eine Ayah aus dem Koran, قال ربكم ادعوني استجب لكم. Euer Herr sprach, betet zu mir oder bittet mich oder ruft mich an, so werde ich euer Bittgebet erhören. Surat Ghafir, Vers 60. Aus diesem Hadith und dieser Ayah wird klar, dass der Dua eine Ibadah ist. Und das ist, was uns hier letztendlich natürlich interessiert. Dieser Hadith, den ich euch gerade eben vorgelesen habe, ist überliefert bei Abu Dawud, bei Tirmidhi und Ibn Majah. Und Imam Tirmidhi sagte, er ist Hasanun Sahih. Was hat es mit dem Dua auf sich? Der Dua, liebe Geschwister, Dua, damit wir diesen Begriff verstehen, was machen wir immer, um ihn gut zu verstehen? Wir schauen, welche sprachliche Bedeutung dieser Begriff hat. Denn wenn man die sprachliche Bedeutung davon kennt, kann man die religiöse Bedeutung viel besser verstehen. Wenn wir im arabischen Wörterbuch nachschlagen oder auch in einem Wörterbuch nachschlagen, das uns dieses Wort in die deutsche Sprache übersetzt, finden wir verschiedene Bedeutungen. Unter anderem, das ist auch kein Anspruch auf Verständlichkeit, das Dua bedeutet, oder der Begriff Da'a, Da'a ist das Verb von Dua, rufen, beziehungsweise anrufen, bitten, auffordern, veranlassen, einladen und anderes. Okay? Die entscheidenden Begriffe sind zweifellos rufen, einladen, auffordern und veranlassen, damit wir hier gänzlich verschiedene Worte haben. All das kann dieser Begriff da'a bedeuten. Und das ist wichtig zu wissen, damit wir, wenn wir die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam uns durchlesen oder die im Koran durchlesen, und dann kommt der Begriff vor, einer macht Dua zum anderen. Müssen wir aufpassen, was ist jetzt hier damit gemeint? Kann sein, jemand macht für euch Dua. Dann ist er deswegen nicht aus dem Islam ausgetreten, sondern der hat euch einfach nur zu seiner Hochzeit eingeladen. Ja? Weil Dua bedeutet einladen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß, wenn jemand euch zu euch Dua macht, dann sollt ihr dem Aufruf folgen. Okay? Und dann müssen wir wissen, dass hiermit eben die Einladung gemeint ist und nicht etwas anderes. In Bezug auf natürlich Gottesdienste, in Bezug auf unsere Ibadah, meinen wir mit Dua Folgendes. Wir meinen damit, dass man jemanden anruft oder von jemandem etwas bittet, wozu nur Allah imstande ist. jemanden anruft oder von jemandem etwas bittet, wozu nur Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein imstande ist. Und wenn man diese Sache jemandem anderes widmet, außer Allah, azza wa jal, dann haben wir uns aus dem Bereich des Tawhid entfernt in den Bereich des Schirk, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und das ist die große Katastrophe, denn Allah azza wa jal vergibt dir jede Sünde, wenn du ihn darum bittest um Vergebung. Und selbst wenn du ihn nicht bittest, kann es sein, selbst wenn du ihn nicht um Vergebung bittest, gibt es Hoffnung auf Vergebung. Außer bei solchen Angelegenheiten. Außer bei Ash-Shirk. Du kannst Fehler beim Beten machen. Du kannst Fehler machen beim Zakat entrichten, wie du es rechnest und so. Aber wenn du einen Fehler machst, auf der Art und Weise, in welcher Absicht du das machst, oder wem du diesen Gottesdienst widmest, das ist eine Sache, da gibt es keine Hoffnung auf Vergebung, wenn du gestorben bist. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn man also jemanden anruft und dieses Anrufen, dieses Dua, weist darauf hin, dass es mit einem Schirk-Glauben verbunden ist, dann befinden wir uns im Bereich des Schirk. Und Beispiele machen natürlich das Ganze viel einfacher. Jemand ruft, ein Beispiel, jemand ruft jemanden an und glaubt, dass dieser andere ihn hören kann, wo auch immer er ist. Das gebührt nur Allah ganz allein. Und das ist es, was wir machen, regelmäßig. Wenn du in deinem Salah bist und nach dem Tashahud, bevor du deinen Taslim machst, du besprichst Bittgebete. Zum Beispiel, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran, wa Allah, ich habe mir viel Unrecht zugefügt, wa la yaghfir dhunuba illa ant, und niemand vergibt Sünden außer dir, faghfir li maghfiratan min indik, so gewähre mir von dir aus eine Vergebung, warhamni innaka antal ghafur rahim, und erbarme dich meiner, denn du bist der Al-Abama, der Allvergebende, der Al-Abama. Wer dieses Bittgebet spricht, spricht es zweifellos mit dem Glauben und der Überzeugung und der Aqida und dem Iman, dass Allah ihn in diesem Moment hören kann, selbst wenn er nur flüstert. Dass Allah seine Absicht kennt, selbst wenn kein anderer Mensch diese Absicht sehen kann. Und das weist auf seinen Tawhid hin. Das weist darauf hin, dass er, das heißt, kein Mensch wird ein Bittgebet in diesem Sinne sprechen, wenn er nicht davon überzeugt ist, dass Allah ihn hören kann, oder? Wenn er nicht davon überzeugt ist, dass Allah ihn sehen kann. Wenn er nicht davon überzeugt ist, dass Allah genau seine Absichten in seinem tiefsten Herzen kennt. Deswegen diese Art von Dua ist zweifellos nur Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine zu widmen. Zweites Beispiel. Jemand ruft eine andere Person und glaubt, dass er sein Leiden beenden kann. Kommt drauf an. Jemand ist zum Beispiel in einer Notlage. Und er bittet jetzt einen verstorbenen Menschen, dass er ihm sein Leiden fortnimmt. Dann macht er das mit dem Glauben, dass dieser Verstorbene ihn hören kann. Und dass dieser Verstorbene Einfluss nehmen kann auf das, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Dass dieser Verstorbene ihm sein Leiden wegnehmen kann. Und diese Fähigkeit, ihm zuzuschreiben, ist schon Schirk an sich. Und deswegen ist auch diese Form von Dua eine Form von Schirk, die nur Allah subhanahu wa ta'ala, also diese Form von Dua, darf nur Allah subhanahu wa ta'ala an ihn gerichtet werden. Ein drittes Beispiel, wenn du sagst, oh du so und so, hilf mir. Oh du so und so, hilf mir. Wenn das, wie das bei manchen Polytheisten der Fall ist, sie sagen zum Beispiel, oh Jesus, hilf mir. Oder oh Maria. Oder sie rufen irgendeinen Heiligen an. Möge er das und das beschützen. Das heißt, sie machen das mit dem Glauben, dass diese Person tatsächlich imstande ist, ihn zu beschützen, obwohl er schon verstorben ist, obwohl er ihn nicht hören kann, obwohl er abwesend ist. Deswegen ist diese Form von Dua eine Form von Schirk. Oder indem du jemanden ansprichst, auch wenn er anwesend ist. Auch wenn er anwesend ist. Und du sagst zu einem Menschen, vergib mir meine Sünden. Wie zum Beispiel Personen, die zum Priester gehen, um ihm beichten und von ihm erhoffen, dass er einem die Sünden erlässt. Okay? Das ist eine Form von Schirk, selbst wenn er anwesend ist, nicht hören kann. Warum? Weil diese Bitte, dieser Dua impliziert, das heißt beinhaltet, dass diese Person imstande ist, die Sünden zu vergeben. Das ist aber eine Eigenschaft Allahs, subhanahu wa ta'ala, die dieser Bittende diesem armen, gebrechlichen, schwachen Geschöpf zugeschrieben hat. Deswegen kann man sagen, in diesen Beispielen ist immer ein Hinweis darauf, dass derjenige, der Dua macht, der Betende, der Dua-Machende, dem Angerufenen göttliche Eigenschaften zuschreibt. Eine andere Art wäre, wenn jemand einen anderen Menschen um etwas bittet, wozu er imstande ist und er anwesend ist. Einfaches Beispiel, du bist in der Küche mit deiner Mutter und deine Mutter sagt zu dir, hol mir die Tasse aus dem Schrank. Das ist sprachlich gesehen auch ein Dua. Es ist eine Bitte, ein Anrufen, eine Forderung. Und diese Art Forderung, was unterscheidet sie von der anderen Art Forderung, von der wir vorhin gesprochen haben? Ganz einfach, jemand, der von einem Geschöpf verlangt, dass er ihm die Tasse aus dem Schrank holen soll, der verlangt etwas, wozu der andere imstande ist. Und deswegen schreibt er ihm keine Eigenschaften zu, die einzig und Allah subhanahu wa ta'ala zustehen. Und deswegen ist es eine erlaubte Angelegenheit, eine legitime Angelegenheit. Die Gelehrten unterscheiden in Bezug auf das Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala verschiedene Arten von Dua. Ich denke, diese Art ist jetzt klar. Jetzt widmen wir uns. Wir haben jetzt verstanden, was eine Dua wäre von Schirk. Wir haben erfahren, was eine Dua wäre, die erlaubt ist. Und jetzt widmen wir uns einem Dua, der zu Allah subhanahu wa ta'ala, an Allah subhanahu wa ta'ala gerichtet wird. Und davon gibt es verschiedene Arten. Eine Art zum Beispiel ist es, also die Gelehrten, zum Beispiel manche Gelehrten sagen, Dua Ibadah und Dua Mas'ala. Ich erwähne diese Begriffe, warum? Weil, damit wir auch diese Begriffe, wenn wir sie in anderen Büchern lesen, auch verstehen und wissen, was damit gemeint ist. Okay? Normalerweise, was versteht man unter Dua? Man versteht ein Bittgebet. Okay, was ist damit, was will jemand, wenn jemand ein Bittgebet spricht? Er möchte etwas von Allah haben. Er bittet Allah um irgendetwas. Um eine rechtschaffene Ehefrau, um eine Prüfung, die er besteht, um Gesundheit, um Vergebung der Sünden, was auch immer. Das heißt, er richtet seine Bitte an Allah, um etwas zu bekommen. Das nennt man Dua Mas'ala. Mas'ala kommt vom arabischen Wort Sa'ala. Sa'ala heißt bitten, fragen. Ich bitte Allah um etwas. Deswegen nennt man dieses Dua ein Dua, bei dem man etwas Allah um etwas bittet. Die zweite Art von Dua ist Dua Ibadah. Dua Ibadah ist zum Beispiel, wenn eine Person Allah lobpreist. Wenn du sagst, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwata illa billah, Quran liest, jede Form von Gottesdienst, durch die du dich Allah nähern möchtest. Warum nennt man diese Sache auch eine Form von Dua? Weil, was möchtest du denn letztendlich erreichen? Du möchtest die Belohnung Allahs haben. Auch wenn du es nicht direkt sagst. Und du möchtest die Zufriedenheit Allahs, auch wenn du es nicht unbedingt direkt sagst. und du möchtest, dass Allah dich vor seinem Zorn bewahrt, auch wenn du es nicht direkt sagst. Deswegen im weitesten Sinne ist jede Ibadah, die wir machen, eine Dua-Ibadah. Und deswegen diese Begriffe, warum das jetzt wichtig ist, das zu verstehen, ist, damit wir bestimmte Hadithe verstehen. Ich möchte euch jetzt diesbezüglich noch etwas vielleicht Deutlicheres zeigen. Und zwar, also es gibt ein Hadith über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةً. Das heißt, der beste Dua ist der Dua am Tag von Arafa. Jetzt, was ist das beste Dua? Er sagte, und das Beste, was ich und die Propheten vor mir gesagt haben, ist folgendes. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Das heißt, es gibt, jetzt pass auf, wo ist der Dua jetzt in diesem Zusammenhang? Es gibt keinen Gott außer Allah, dem Einzigen. Er hat keinen Teilhaber. Ihm gehört das Reich. Ihm gebührt aller Lob. Und er hat zu allem die Macht. Ja? Da ist eigentlich nichts drin, wo man sagen kann, dass der Betende Allah um etwas gebetet hat. Richtig? Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sache bezeichnet als Dua. Deswegen war diese Unterscheidung wichtig zu verstehen. Es gibt zwei Arten von Dua. Einmal Dua Ibadah, wie in diesem Fall. Und einmal Dua Mas'ala, bei dem man Allah etwas bittet. Weil derjenige, der sagt am Tag von Arafah diesen Satz, er will natürlich zu diesen Menschen gehören, den Allah am Tag von Arafah die Sünden vergibt. Und der Hadith ist bei Tirmidhi. Tirmidhi sagt, er ist Hasan. So, deswegen kann man sagen, Dua Ibadah ist jede Form von Gottesdienst, bei dem man die Belohnung erreichen möchte. Belohnung oder wie gesagt die Zufriedenheit Allahs oder die, das, darum geht es eigentlich. Und nicht um etwas, dass man tatsächlich etwas bekommt. Und in diesem Sinne gibt es auch eine Überlieferung, die umstritten ist. Es ist ein Hadith Qudsi. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte darin, يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلْ مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, Allah, der Herr, der Allmächtige und Ruhmvolle sagte, wer durch den Koran von meinem Gedenken und meinen Bitten abgelenkt wird, dem gebe ich das Beste derjenigen, die mich um etwas bitten. Derjenige, der durch den Koran von meinem Gedenken abgelenkt wird und auch abgelenkt wird vom Dua mir gegenüber, dem gebe ich das Beste derjenigen, die mich um etwas bitten. Und das Lesen des Koran selbst ist ja kein Dua Mas'ala, sondern es ist ein Dua Ibadah. Und trotzdem, subhanallah, Allah gibt gemäß diesem heiligen Hadith, diesen Personen, die sich mit dem Koran beschäftigen, Tag und Nacht lesen, mehr und Besseres als diejenigen, die Allah direkt um etwas bitten. Und dieser Hadith, Tirmidhi sagte, er ist Hasan und Gharib, aber die meisten Hadith-Gelehrten haben ihn als unauthentisch bezeichnet, aber Al-Zayla'i sagte, er ist sahih. Und auch Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, sagte, er ist Hasan. Er ist Hasan. Und er widersprach Imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, als er ihn in sein Buch Al-Mawdu'at gesteckt hat. Hey. Ich hatte beim ersten Hadith gesagt, dass Ibn Hajar ihn als authentisch, das stimmt nicht. Ich meinte das beim zweiten Hadith. Beim ersten Hadith, alles was ich gesagt habe, gilt aber nur, dass Ibn Hajar, das gilt nur für diesen zweiten umstrittenen Hadith. Insofern, liebe Geschwister, verstehen wir, wenn wir die Überlieferung lesen, wissen wir dann, wenn Dua vorkommt, dass dieser Begriff Dua verschiedene Bedeutungen hat. Und erstmal müssen wir verstehen, was es in diesem Zusammenhang konkret bedeutet. Und danach, inshallah ta'ala, können wir den Hadith richtig verstehen. Und hier seht ihr, wie wichtig es ist, noch einmal, nicht nur die arabische Sprache zu kennen, sondern auch zu wissen, dass dieser Begriff religiös gesehen verschiedene Bedeutungen haben kann. So viel zum Begriff Dua an dieser Stelle. Gehen wir weiter, inshallah ta'ala, je nachdem, wie weit wir kommen, zur nächsten Aussage des Autors, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und der Beweis für die Angst ist die Aussage des Erhabenen, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Das ist ebenfalls ein Gottesdienst, den man Allah ganz alleine zu widmen hat. Und zwar Al-Khauf. Khauf bedeutet Angst oder Furcht. Auch hier gilt es wieder zu wissen, welche Art von Angst, welche Art von Furcht hiermit gemeint ist. Erst einmal, Angst ist, kann man sagen, eine Reaktion aufgrund der Befürchtung, dass einem ein Übel angetan wird, dass einem ein Schaden erleiden wird. Angst ist eine Reaktion, wie ein Gefühl, man kann sagen, es ist ein Gefühl, das man hat, wenn man Angst hat oder wenn man befürchtet, natürlich darf man den Begriff nicht benutzen, wenn man den Begriff erklärt, ja. Also man kann sagen, Angst ist ein Gefühl, das man hat, wenn man einen Schaden erwartet. Diese Angst, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim abgesprochen hat, das heißt die Angst, die man nicht haben darf, ist die Angst vor den Awliya des Shaitan. Ist die Angst vor den Nahestehenden der Satan oder des Satans. Das ist, worum es in der Ayah geht. Weil die Nahestehenden der Satane, sie machen einem Angst, zweifellos. Und in diesem Zusammenhang schauen wir uns an die Ayah, inshallah ta'ala, im Koran, al-Karim. Und zwar ist es die Ayah 175 in Surat Al-Imran. Ich lese sie euch vor, braucht ihr nicht extra das aufschlagen. Zuvor, in der 173. Ihr wisst, Surat Al-Imran gibt es natürlich verschiedene Themen, aber unter anderem die Schlacht von Uhud. Okay? Und da heißt es in der 173. Ayah, diejenigen, zu denen die Menschen sagten, die Menschen haben sich bereits gegen euch versammelt, darum fürchtet sie. Doch da mehrte das nur ihren Glauben und sie sagten, unsere Genüge ist Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, und wie vortrefflich ist der Sachverwalter. So kehrten sie mit einer Gunst von Allah und einer Huld zurück, ohne dass ihnen etwas Böses widerfahren war. Sie folgten Allahs Wohlgefallen und Allah ist voller Huld. Dies ist nur der Satan, der euch mit seinen Gefolgsleuten Furcht einzuflößen sucht. Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Deswegen, damit wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala hat hier eine bestimmte Form der Furcht verboten und nicht jede Form der Furcht. Und wenn wir das anders verstehen würden, dann hätten wir im Koran al-Karim Widersprüche und Allah sagt subhanahu wa ta'ala sinngemäß, wenn dieses Buch von jemandem anderen wäre außer Allah, so würden sie darin viele Widersprüche finden. Ist aber nicht der Fall, Alhamdulillah, denn dieses Buch kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Al-Khawf, die Angst. Es gibt verschiedene Arten. Eine Art der Angst ist die natürliche Angst, die Allah subhanahu wa ta'ala uns von Beginn der Schöpfung des Menschen mitgegeben hat, das heißt gemäß unserer Fitra, als Fitra mitgegeben hat. Und zwar, es ist die Angst, die man hat vor einem Löwen, wenn er gerade neben einem läuft und Hunger hat. Oder vor dem Feuer, das einem umgeben hat. All diese Art von Angst ist zweifellos keine Angst, also ist grundsätzlich gesehen keine Angst, für die man getadelt wird. Und der Beweis dafür ist, dass auch Musa alayhi salatu wassalam Angst hatte, nachdem er jemanden versehentlich getötet hatte. Als er jemanden versehentlich in Ägypten getötet hatte, hatte er am nächsten Tag Angst, dass ihm ebenfalls jemand etwas antut, als Racheakt. So heißt es sinngemäß in Surat al-Qasas in der 18. Ayah, am Morgen war er in der Stadt furchtsam und hielt immer wieder Ausschau. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Das heißt, diese Angst, die Musa gehabt hat, ist eine natürliche Angst, für die er nicht getadelt wird. Aber die Gelehrten sagen, diese Art von Angst kann trotzdem eine verbotene Art von Angst sein. Wir befinden uns jetzt nicht im Bereich des Schirk und Tawhid, sondern wir befinden uns jetzt im Bereich des Halal und Haram. Diese Angst zum Beispiel, wenn sie dazu führt, dass man eine Pflicht unterlässt, dann ist sie haram. Oder wenn sie dazu führt, dass man eine Sünde begeht, dann ebenfalls ist sie mit Sicherheit nichts, was Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellt. Deswegen, und genauso die Angst vor Allah azza wa jal, sie kann gut sein, sie kann aber auch schlecht sein. Wie kann das sein? Wenn die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala dazu führt, dass du seine Gebote einhältst und seinen Verboten aus dem Weg gehst, dann ist diese Angst die Angst, von der wir reden. Das ist die Angst, die du haben sollst. Wenn aber diese Angst dazu führt, dass du die Hoffnung auf Allahs Vergebung und Barmherzigkeit aufgibst aufgrund deiner vielen Sünden, dann ist das eine Angst, für die du getadelt wirst. So viel zur natürlichen Angst. Die zweite Art von Angst ist diese Angst, liebe Geschwister, um die es uns eigentlich geht. Und zwar, du hast Angst aufgrund einer Eigenschaft, die nur Allah subhanahu wa ta'ala zusteht. Und diese Art von Angst darfst du nur Allah subhanahu wa ta'ala widmen. Beispiel. Manche Menschen, sie fürchten die Verstorbenen. Sie haben Angst vor ihnen, dass sie einem etwas Böses tun können, wenn sie ihre Gräber nicht regelmäßig besuchen. Oder dass sie in ihr Leben eingreifen können und Schaden anrichten können und ihre Kinder vielleicht plagen können, wenn sie ihnen nicht regelmäßige Opfergaben geben. Regelmäßige Opfer darbringen oder regelmäßig für sie spenden oder ähnliches. Diese Art von Angst nennt man auf Arabisch Khawfus Sir. Sir ist geheim, das Geheimnis. Gemeint ist, dass man jemanden im Insgeheimen fürchtet, aber unberechtigt, weil diese Sache ist eine Sache, die dieser Verstorbene nicht machen kann. Das ist eine Sache, die nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Diese Art von Angst ist eine Angst, die, wenn man sie in seinem Herzen hat, eine Form von Schirk darstellt, möge Allah uns davor bewahren. Deswegen, wenn man Angst hat vor einem Wesen aufgrund einer Eigenschaft, zum Beispiel die nur Allah, also eine Eigenschaft, die nur Allah zusteht, wie zum Beispiel, dass er alles hören und sehen kann, dann, liebe Geschwister, gebührt das nur Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine. Also wenn eine Person in seinem Haus Angst hat, zum Beispiel Sachen zu sagen, weil dies eventuell einen verstorbenen, rechtschaffenen Menschen zornig machen könnte, dann diese Person hat eine Form von Angst, die in die Kategorie des Schirk fällt, möge Allah uns davor bewahren. Insofern haben wir gelernt, dass es eine Form von Angst gibt, die natürlich ist, und es gibt eine Form von Angst, die ganz alleine Allah Azza wa Jal gebührt. Und dann schauen wir uns noch, liebe Geschwister, vielleicht eine Form der Ibadah an, damit wir euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Und zwar ist es die Hoffnung. Und zwar sagt der Autor, möge Allah mit ihm zufrieden sein, und der Beweis für die Hoffnung, Ar-Raja', ist die Aussage des Erhabenen, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinem Herrn ihm niemanden beigesellen. Ar-Raja'. Ar-Raja', liebe Geschwister, bedeutet hoffen. Yarju heißt hoffen, wünschen. Und manche sagen, damit ist ein nahegelegenes Ziel gemeint. Wie dem auch sei, Ar-Raja', das ist die Hoffnung. Und auch hier unterscheiden wir verschiedene Arten von Hoffnung. Zum Beispiel, jemand begeht rechtschaffene Taten, jemand vollzieht rechtschaffene Taten und hofft dann aufgrund dieser Taten, die er begangen hat, auf Zufriedenheit Allahs im Jenseits. Er hofft auf Vergebung Allahs im Jenseits. Er hofft auf Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits. Diese Art von rechtschaffener Tat ist zweifellos, oder Entschuldigung, diese Art von Hoffnung ist zweifellos eine Ibadah. Warum? Weil überlegt mal, jemand, der solch eine Hoffnung in sich hegt, der verbindet doch eindeutig einen Glauben damit. Der verbindet doch eindeutig Eigenschaften Allahs damit. Er verbindet damit den Glauben an das Jenseits. Er verbindet damit den Glauben, dass Allah dazu imstande ist, die Toten zum Leben zu erwecken. Er verbindet damit den Glauben, dass am Tag der Auferstehung abgerechnet wird. Er verbindet damit den Glauben an das Paradies, an die Hölle und so weiter und so fort. Deswegen diese Form von Raja' ist zweifellos eine Form von Hoffnung, die eine Ibadah darstellt und nur für Allah Azza wa Jal alleine gemacht werden darf. Sollte man, Gott bewahre, etwas Rechtschaffenes tun und dann erhoffen, dass eine andere Person außer Allah subhanahu wa ta'ala einem die Sünden vergeben wird, dann wäre dies eine Form von Schirk. Weil diese Form von Hoffnung an niemanden anderes gerichtet werden darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Letztes Beispiel, jemand begeht eine Sünde. Jemand macht etwas, was haram ist. Und danach bereut er. Das heißt auf Arabisch, er macht Tauba. Er wendet sich Allah reuevoll zu und erfüllt die Bedingungen, die es für die Tauba gibt. Und danach hat er Hoffnung, Raja', dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Tauba annimmt. Diese Hoffnung bedeutet, impliziert, dass Allah gesehen hat, was er getan hat. Dass Allah weiß, was er getan hat. Dass Allah die Möglichkeit hat, zu vergeben. Dass er glaubt, dass Allah der Allvergebende ist. Sonst hätte er keine Hoffnung, dass Allah diese Sünde ihm vergibt. Und deswegen ist diese Form von Raja zweifellos eine Form der Ibadah, die nur Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein gewidmet werden darf. Ich hoffe, dass diese Begriffe klarer geworden sind, als sie vorher waren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Und inshallah ta'ala werden wir beim nächsten Mal dann mit dem Begriff des Tawakkul weitermachen. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khairan wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.